Und startet, ja? So, start. So, es geht um die Darstellung. Es geht um die Darstellung des rechtspopulistischen Politikers der Niederlande, Geert Wilders, und seiner Partei BBB. Ich biete dazu eine Reihe von Zeitungsartikeln, Notizen, Grundlagen, um ihn zu verstehen als Populisten mit seinen Inhalten, mit seinen Verfahren, und war angelangt bei dem Auflösen der für Niederlande typischen Erscheinung der Versäulung ab den End-60er Jahren im Übergang mit der Individualisierung der Gesellschaft hin zu dem Zustand, den wir heute kennen, nämlich dass eine Mediendemokratie gekoppelt ist an eine Hochkonsumgesellschaft, die dann auch in bestimmten politischen Anforderungen ganz gewisse Antworten kennt. Und die Antwort ist in aller Regel der politische Hauptmodus bei der Willensbildung dort, ist der der politischen Apathie. Die Kernprobleme werden dann auf Stichworte reduziert. Stichwort zum Beispiel Autoschlangen, 100 bis 200 Kilometer. Das ist in Niederlanden nichts Neues, weil Autofahren kostet Platz. Daneben haben wir Wartelisten im Krankenhaus, und durch verschiedene Migrantengruppen hast du eine Befremdung der niederländischen Kernbevölkerung oder jenen, die es dafür halten. Diese Befremdung wird hauptsächlich erreicht durch den Zuzug aus muslimischen Ländern, Marokkaner und Türken formen in den Großstädten wie Amsterdam Bevölkerungsanteile, die die Kernbevölkerung schwer irritiert. Daneben hast du noch Leute aus den vorherigen Kolonien, wie zum Beispiel Guyana, Aruba und so weiter, die aufgrund des Kolonie-Privileges das Zuzugsrecht haben in die Niederlande, sich da niederlassen dürfen, und dann provozieren die eine schwere Irritation. So. Das sind alles Sachen, die die Öffentlichkeit schwer belasten, ja, weil zusammen mit einer großen Staatsverschuldung, Kriegsbeteiligungen im Rahmen der NATO, insbesondere aus Afghanistan, möchten die Leute Lösungen haben. Lösungen werden ihnen nicht recht gebogen. So. Die Phase Balkenende. Der Premier der CDA, der einen Sozialdemokraten ablöst, den Effekt passt, ja, das war Sozialdemokratie und Rechtsliberale, fällt dann auf durch eine Reihe von zentralen Akteuren, die ich jetzt hier mal vorführe. Das ist Pim Fortuyn, der sich aus dem Nichts heraus aufbaute zu einer Parlamentsfraktion mit immerhin 27 Leuten. Dafür hat er 6 Monate gebraucht. Das Attentat verhindert allerdings, dass dieser Mann Premierminister wurde. Ein verirrter Tierschützer hat seine harten Worte zu ernst genommen und ihn dann niedergeschossen, als er gerade eine von seinen Publicity-Auftritte machte. Er hinterlässt die niederländischen Öffentlichkeit die Partei Liste Pim Fortuyn, Lijst Pim Fortuyn. Die wird auch für Balkenendes erste Regierung Koalitionspartner. Das Problem ist, dass diese Leute, die hauptsächlich aus dem Bereich der Wirtschaft und der Industrie kommen, dass die zu unerfahren sind, um mit den alten Hasen von Den Haag konkret Realpolitik zu machen. Die Partei LPF zerlegt sich selber. Nach circa 6 Monaten ist da alles so dermaßen durcheinander, dass man sagen kann, das ist eigentlich alles gescheitert. Neuwahlen folgen. Es folgt dann die Regierung Balkenende II. die allerdings auch dem Pfund-Daumen nicht vollkriegt. Und dann folgt am Ende die Regierung Balkenend III, die dadurch scheitert, dass die Angelegenheit mit Hirsi Ali, das ist eine Frau, die ursprünglich bei den Sozialdemokraten war, dann bei den rechtsliberalen VVD landete, das ist der zu dem Zeitpunkt der Koalitionspartner der CDA, und weil diese Frau aus Afrika kommt und hier in Europa mit einem Migrationsverfahren gestartet ist, wo sich allerdings herausstellt, da hat sie mit dem Namen ihres Opas geschummelt, sonst ist alles okay, ein Riesenskandal. Das führt dazu, dass Frau Hirsi Ali das Parlament verlässt. Ja, sie verlässt sogar Europa, weil sie ja nicht mehr sicher ist. Denn zu dem Zeitpunkt hat also die ganze populistische Denkströmung erreicht, dass ausgehend vom Attentat auf Pim Fortuyn und ausgehend vom Attentat auf den Filmregisseur Theo van Gogh mit seinem Film Submission, in dem sie mitspielt, da geht es um die Auslegung des Korans, eine riesige Anti-Mohammedaner-Welle entsteht und dann wird sie zunächst als Parlamentsmitglied beschützt oder sie ist dann auf Kosten des niederländischen Staates mit Leibwächtern nach USA, nur damit du gerettet wirst. In demselben Zeitraum ist Geert Wilders bereits Mitglied des Parlamentes, zunächst für die Partei VVD, wo er neoliberale Politik mitmacht, gutheißt und so weiter, aber es ist ihm alles zu lasch. Das geht sogar so weit, dass in den ganzen Trubel von diesen Zeiten, also von Balkenende 1, 2, 3, dass er mit seinem Mandat rausgeht aus der Fraktion und eine Ein-Mann-Fraktion formt. Zum selben Zeitpunkt ist auch die nächste Populistin, Rita Verdonk, auch auf dem Weg nach draußen, sitzt auch den Term aus als eine Frau-Fraktion und dann macht sie zunächst mal diese ganze Musterhaftigkeit, die Stichworte des Populisten, kommt auch erstmal gut an, sieht auch so aus, als hätte die jetzt mal die 20 Mandate, aber in dem Augenblick, wo Geert Wilders sich aufbaut, in diesen Jahren, da ist es mit Frau Verdonk passiert und sie verliert dann sogar beim letzten Mal den letzten Sitz, den sie hatte, weg. Dann ist Frau Verdonk überrundet. Die macht heute Publizistenarbeit, hat eigentlich die Politik verlassen. So. Also, Polarisierung findet statt. Rita Verdonks Parteientwurf TON, Stolz auf Niederlande heißt das übersetzt, scheitert. Gert Wilders tritt bei der VVD aus, macht dann im Laufe der Zeit seine eigene Partei, WWW, Partei für Frieden und so, und fortschritt. So. Und dann fängt er an, harte Kante zu fahren. Er macht einen Dokumentationsfilm, in dem er kollagiert das Weltereignis 9/11. Das setzt er dann in einen engen Zusammenhang. Terroristen rammen in USA diese Gebäude. Großer terroristischer Akt und er nutzt dann die Schauerbilder von dem terroristischen Anschlag und interpretiert die dann im engsten Zusammenhang mit dem Musulmanen in seiner typischen Tracht in der nächsten Ecke und kommt damit dem Verständnis von den Leuten, die er Henk und Ingrid nennt, sehr entgegen. Da redet er öfters vor. Henk und Ingrid, das sind so die typischen Holländer, für die er spricht. Ja. Er spricht ausdrücklich nicht für das, was er bezeichnet als die linke Kirche, Das sind die progressiven Parteien, Sozialdemokraten, Sozialisten, D66, Grün-Links. Für die redet er nicht, weil das sind für ihn alles abgehobene Intellektuelle, lässt er erscheinen. Und was die für Politik machen, ist Klientelpolitik zugunsten von bestimmten Leuten, die allerdings nicht Henk und Ingrid sind, sondern was die an Politik produzieren, wo die Geld reindrücken, das ist samt und sonders linke Hobbys. Das ist seine Phrase. Was da Politik gemacht wird, das ist linkes Hobby. Ich kann ihn hier leicht zitieren, weil er nämlich immer mit extremer Polarisierung vorgeht. Extreme Polarisierung kommt sehr gut an in der Mediendemokratie der Niederlande, wo die Theatralität der Politik der ernsten Auseinandersetzung langsam entgegensteht. Ja? Show machen, behaupten, heißt es schon bei Machiavelli, beweisen erstmal nichts. Fertig. Also, Gerd Wilders betreibt Politik als Theater in der Mediengesellschaft. Er bietet nach meinem Verständnis Affektprojektionsfläche für politikferne Leute. Das haben wir an verschiedener Stelle gehabt hier heute. Für politikferne Leute, die nicht präzise argumentieren möchten. Ja. So. Man könnte ja als Niederländer meinen, diese Angelegenheit, CDA, LPF und eine christliche Partei, bei beiden Ende 1, 9 Monate lang, dann Chaos, dann hast du es gelernt, dann hat es auch der entfernteste Begriff, nichts davon. Matt Herben kann nach der Wahlniederlage gekürzt von 27 Sitzen auf 9 noch eine Legislatur weitermachen, bis die Partei LPF sich auflöst, dann ist die weg. Ja. Aber wie in einer dieser Schriften ja auch steht, auflösen bedeutet bei diesem weltanschaulichen Block nur ersetzen. Matt Herben, der war früher auch irgendwie bei der niederländischen Regierung eingespannt als Beamter, macht noch Opposition, fällt nicht weiter auf, Auflösung. So. Wilders will schlauer sein, weil er hat ja bemerkt, die LPF hat eine Reihe von Leuten angezogen, die nicht politikfähig waren. Die waren Minister, zum Beispiel der Wirtschaftsminister, das war der Chef einer Plattenladenkette, Free Record Shop, ja, und der hat auch all immer diese neoliberalen Angelegenheiten produziert, mit dem Ergebnis, auf einmal kommst du nicht weiter. So. Wilders setzt nach wie vor auf Kollision. Er kann aktuelle Vorgänge aufgreifen, die ihm dann oberflächlich recht geben. Theo van Gogh ist der Filmemacher, der immer Niederlande versorgt hat mit provokativen Werken. Im Film Submission, Unterwerfung, geht es also um Frauen. Ja. Der Wilders war, wie der Pim Fortuyn, einer, der dafür spricht, dass der Schwule machen kann, was er will. Vor allen Dingen darf er sich dabei nie stören lassen vom Musulmann, weil das ist gegen unsere Art und Weise. Paradox, der alte Rechtsradikale hat immer was gegen Schwule gestänkert. Hier läuft das so durch. Ja. Submission, da geht es provokant darum, in einem Dokumentationsfilm den Koran vorzulesen von der vormaligen Musulmanin Hirsi Ali, die in der Kulisse mit einer nackten Frau, das ist Hirsi Ali, die dann Koransachen vorliest oder auf die nackte Frau wird dann ein Koran-Sure projiziert und das soll dann für Theo von Gogh den alten Schocker transportieren, wie unfrei diese Religion ist. Denn eines der wichtigsten Angelegenheiten der niederländischen Kultur, ihre Freisinnigkeit, dreht sich allesamt um diesen Satz hier, den ich hier sage, das wird man doch mal sagen dürfen. Also der Populist kämpft intensiv für die Meinungsfreiheit. Genauso wenig intensiv ist er allerdings für die konsequente Durchdenkung der Wirkung seiner Worte. Ja? Denn wir haben ja zu tun mit Gesellschaften auf der Erde, welche Unfreiheit produzieren. Wir hatten ja den Versuch, dass im Iran die grüne Revolution versucht, friedlich die iranischen Verhältnisse zu ändern. Das wird so erbarmungslos unterdrückt. Da sagt der Wilders, so dann und wann, habe ich doch immer gesagt, ich bilde mir das nicht ein, dass die unterdrückt werden. Und das darf ich doch mal sagen. Ja, ich sage doch nur das, was jeder bemerken kann. Eine rhetorische Konstruktion, das darf ich doch mal sagen. Ich kämpfe ja auch für die Meinungsfreiheit. Diese ganze politische Korrektness, die hier immer verlangt wird. Skandal, linkes Hobby, Gequatsche. So. Damit sieht er sich als einer, der für Henk und Ingrid spricht. Typische niederländische Namen. Für diese Leute redet er. Er redet ja nicht mehr für Femke, Halsema, auch typische Niederländerin, Partei Grün Links. Für die redet er ja nicht. Linkes Hobby, Spinnerei, Bodenhaftung, das ist sein Ding. Was sich dann im letzten Jahr so tut, nachdem die Angelegenheit um Firuzi Ali, um Frau Verdonk, um den Krieg und seine Kosten in Afghanistan dann dazu führen, dass die Balkenende-Regierung jetzt scheitern und er kommt kein viertes Mal daher, sondern der dritte Versuch, der auch keine 4 Jahre währt, bricht zusammen, gibt es wieder Neuwahlen. Für Neuwahlen ist Gerd Wilders bestens vorbereitet. Denn in der vorherigen Legislatur hat er verschiedene totale Bomben gezündet, publizistische Bomben. Januar 2009, Strafverfahren wegen Rassismus und Volksverhetzung. Er ist zu dem Zeitpunkt in seiner Ein-Mann-Fraktion und hat das am Hals. Es bezieht sich auf Fitna und andere Produkte seiner Propaganda. Es landet letzten Endes beim Freispruch, weil niederländische Gesellschaft, da hast du die Meinung als hohes Gut geschützt. Da kannst du nämlich dann diese Karte ziehen. Das wird man doch mal sagen dürfen. Man muss es ja nicht beweisen. Und der Film Fitna enthält eine Collage von grotesken Brutalitäten, die es gab, aber wenn du mit der Wahrheit lügst, dann hast du nämlich ein Produkt wie Fitna. Nur, unwichtig, du hast eine Menge Leute, die dem zustimmen, dass man das sagt, was da gesagt wird, und dass man das sagen darf. Und die Leute, die das blockieren, ja, das Establishment von Den Haag, die Altparteien, alles Leute, den sollte man doch mal auf die Finger klopfen. In dieser Missionsaufgabe soll Fitna auf Einladung eines Independent-Parteimitglieds auch in London gezeigt werden, im Unterhaus. Der britische Staat, der ja auch multikulturell ist, kann diese Wanze überhaupt nicht brauchen. Das heißt, Wilders kommt an, Flughafen Heathrow, wird festgestellt als, was wollen Sie hier, Rückreise sofort. Das hört sich an wie ein hartes Durchgreifen. Aber es war das allerschönste Publicity-Geschenk, dass man dem hat jemals machen können. Macht Mediendemokratie, Theatralität als Politik. Die politischen Entwürfe werden nicht präzise diskutiert, Sie sind oberflächlich, sie sind eine Reihe von Stichworten, sie sind eine Phrase, die man einander an den Kopf wirft. Man diskutiert die Projekte nicht durch. Vor dem Untergrund einer allgemeinen, schweren Unzufriedenheit. Gerd Wilders ist also der Außenseiter, der Underdog. Und als dann nochmal gewählt wird, fährt er die Ernte ein in 2010 und hat auf einmal eine Gruppe von 24 Leuten, soweit ich das noch weiß, 24 Abgeordneten mit sich. Wo sind die hergekommen? Ja, er hat es also geschafft, in die zweite Kammer zu kommen. Man tröstet sich zunächst mal, aber im Gesetzesentwurf kommt der Mann ja nicht durch, weil er in der ersten Kammer, das ist so ähnlich wie der Bundesrat hier, da hat er noch keinen Sitzen, auch falsch, der Kommissar und der Königin und so weiter, das sind heute in Limburg welche von seinem Club. Und dann fängt das ganze System an zu wackeln. Du wirst also regelmäßig von Wilders beliefert, der Postdemokratie eigentlich verkörpert. Ja. Wilders macht ja nach wie vor seine Partei als Bewegung, weil, wie wir vorhin auch erörtert haben, es ist schwierig, genügend Leute zu finden, die genau diese Linie fahren können. Pilfortoyn ist darüber gestolpert, Wilders hat gelernt, lässt das sein, er ist Mitglied, alle anderen sind es nicht. Es geht dann weiter darum, Show abzuziehen. Ja. Er beliefert die Öffentlichkeit mit Show. So. Es gab jedoch immer ein Spannungsverhältnis zwischen den Erfordernissen der Freiheit und denen der Gleichheit. Eine Spannung, die bis jetzt für Dynamiken der Konfrontation zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten sorgt. Die Geschichte demokratischer Politik kann dargestellt werden als das Ringen um die Vorherrschaft eines dieser Prinzipien über das andere. Zu manchen Zeiten überwacht der liberale Aspekt, zu manchen der demokratische Aspekt, aber die Streitflagge wird offen. Ich zitiere jetzt mal hier diesen Chantal Mouffe-Text. So. Und warum? Lange Diskussion. Warum der politische Extremist, Entschuldigung, jetzt nicht der, sondern der Postdemokrat kennt den Dreh. Warum? Der ist alles Umweg. Diese Reflexion ist Umweg in der Wahrnehmung der Fans. Also Abkürzung. Abkürzung bedeutet zum Beispiel Schluss mit den Subsidien für die linke Kirche, linke Hobbys. Da soll der Staat kein Geld mehr reindrücken, ist der erste Entwurf. Soweit sind sie noch nicht richtig. Dann wird gefordert, mach endlich mal was mit den Migranten, Zuzugsquoten. Bei Niederlande, wenn du da zuziehen willst, dann musst du schon, und wenn du die Staatsbürgerschaft willst, dann musst du einen knallharten Test abliefern. Ja. Für den Test, den musst du, das hat noch Frau Verdonk erreicht, den musst du noch im Ausreiseland, musst du den noch produzieren. Ja. Musst du was über die niederländische Gesellschaft, die Sprache und so weiter. So, und dann haben wir die Situation im September 2011, das Kabinett wird nicht den Forderungen von Wilders gemäß. Die Zahl der Migranten sinkt nicht so, wie das in dem Duldungsakkord festgelegt wurde. Weil, auffällig bei den Populisten ist immer, viel fordern, wenn es nicht geliefert wird, es sind immer die anderen, die das kaputt machen. Wir stehen für die kurze, klare Lösung, ohne viel Gequatsche. Wir sehen das ja alles. So. Wir sehen das ja alles. Problematisch ist in den Niederlanden auch immer das Moment im Jahr, wo vor der Rede der Königin das Staatsbudget geklärt wird. Niederländischer Titel, Millionennota. So, und da stellt sich nämlich raus, dass Rutte, der rechtsliberale, neoliberale Ministerpräsident, kürzt bei Sozialleistungen. Will, das ist allerdings gewählt von Leuten, die vom Transfereinkommen leben. Da staunt er. Wie kann er denn das verkaufen? Man hat schon rausgekommen, in dieser Literatur steht das auch. Der Dreh ist, einerseits bist du dick da im Parlament, aber wenn es darum geht, dass du dich festlegst und dass du das zu vertreten hast als Minister, abwesend. Die Regierungsbildung beim letzten Mal, da hätte es auch eine linke Regierung von dem progressiven Block geben können. Aber Job Cohen hat es verbummelt. Der Sozialdemokrat hat so lange mit dem Rutte und den anderen geredet, dass der Formateur, das ist derjenige, den die Königin beauftragt, bringt die Parteien zusammen, bringt ein Programm für eine Regierung raus, ist verzögert worden, es dauerte, und dann war der rechte Block wieder am Lager und Rutte, wir werden ihn gleich sehen, Maxime Verhagen, werden wir auch sehen, von der CDA, und als Außenbordmotor Gerd Wilders als Dulder, ja, müssen jetzt dafür sorgen, dass über 75 Sitze von 150 Stimmen für Regierungspolitik da sind. Und dann werden die 4 Jahre vollgemacht. Minderheitskabinett, erstmal Schock. Die niederländische öffentliche Kultur hat sich überlegt, wie kommen wir denn mit dem Minderheitenkabinett zurecht. Man griff in die alten Zeiten zurück, es gab schon welche, das Land hat es überlebt. So, nachdem der Schocker alles das produziert hat, gibt es dann den Effekt, was es bringt, wie weit die kommen. Die kommen unbeachtet, ob das jetzt Realpolitik wird oder nicht. In der jüngsten Meinungsumfrage sind sie wieder auf 27 Sitzen. Das ist sogar mehr, als sie jetzt haben. Die CDA nimmt ab, weil es gab da nämlich noch so ein Phänomen. Ein kleiner Afrikanerjunge, der von Holländern adoptiert wurde, soll ausgewiesen werden. Und die CDA ist als Minister zuständig, den zu erlauben oder nicht. So, empfindliche Sache. Jetzt haben sie den irgendwie in so ein Ding gedrängt, er darf hier endlich auslernen und dann muss er abreisen. Ja, also ca. 14-15, der Afrikanerjunge darf hier zu Ende lernen, dann muss er ausreisen. Riesenspektakel, ausgerechnet mit dem empfindlichen Problem der Migration. Die CDA-Wähler finden diesen merkwürdigen, unchristlichen Supertanz störend, ziehen sich von der Partei zurück. Gerd Wilders mit klarem Antikurs ist jetzt mittlerweile die zweitstärkste Partei. Und wenn das so weitergeht, dann ist der Effekt nämlich, dass der Formateur der Königin in der nächsten Runde ihn anspricht. Und dann hat er mit dem ganzen Querulantentum, für das wir gleich noch ein gutes Beispiel sehen, hat er dann sich durchgesetzt. Dann ist er Ministerpräsident. Und hat da mehr geschafft, als Jörg Haider zum Beispiel schaffte. Und womit? Ich sehe seine Realpolitik nicht. Dann gab es in den Niederlanden jüngstens Folgendes im September. Der Wähler will Inhalt und auf die Partei zählen. Da steht so eine kleine Geschichte hier, das ist eine Meinungsumfrage. Will Inhalt und auf die Partei zählen. Und dann soll das auch bitte passieren. Ja? So. Ja. Die Wahlprogramme von der D66 zum Beispiel sind ziemlich dick, mehr als 100 Seiten, das liest niemand. Nimm zum Beispiel mal ein Muster an den Forderungen, die die PVD als Programm publiziert. Da ist es auf einmal dünn. Da ist die Broschüre dünn. Bei den Linksliberalen ist sie dick. Ja. Schau verteidigt, also derjenige Befragte, verteidigt das Wahlprogramm mit einem Verweis nach der Parteidemokratie. Alle Mitglieder wollen ihren Stempel aufdrücken. Eine Liste Regeln, die die Partei vorstellt, so wie die PVW sie präsentierte, wirkt laut Schaum, diesem Wissenschaftler, genau andersrum. Es klingt helle, aber lediglich ein Teil davon wird realisiert. Das arbeitet der Unzufriedenheit in die Hand. Der Unterschied zwischen Wort und Tat von Politikern bringt keine dazu zu reden von einer Duldungsdemokratie wo die Wähler die Politiker dulden. Und es ist zunehmend die Rede vom schwebenden und vom herumtreibenden Wähler. Ich habe vorhin erklärt, die Niederlande hatte jahrelang Versäulung. Da war es klar, wenn du in dem Block warst, du liebst dein Leben lang da. Wechselwahl selten. Und was hier passiert, ist durch die ganze Schau, die da abgezogen wird, Verunsicherung des Wählers, der sich einerseits, zum Beispiel bei der PWW, eine Affektprojektionsfläche für seine politikfernen Ideen servieren lässt und der andererseits keine Realpolitik präsentiert bekommt. Jetzt muss der niederländische Staat, wie der deutsche und die anderen auch, dicke Geld aufbieten, Milliarden Euros leihen, um den Euro zu retten. Natürlich ist Gerd Wilders absolut gegen den Euro und für den Gulden. Eigenartigerweise, wie viel Umsatz wird denn hier dadurch produziert, dass die Niederlande handelt mit Euro-Geld? Ja? Dass also Marktintegration passiert. Und ins Europaparlament hat die PWW-Partei jetzt auch Leute geschickt. Und die betreibt natürlich auch den Kampf gegen Europa und die Integration. Ja? Das ist eben der völkische Moment, den Wilders beliefert. Und darauf soll man dann zählen. Also, der niederländische politische Bürger hat im Moment eine hoch irritierende Regierungskoalition der Duldung. Und Duldung kann bedeuten, du machst einerseits ein bisschen Sozialpolitik mit den Sozialdemokraten und anschließend machst du Irrsinnspolitik, das ist mein Prädikat, mit der PWW. Du kommst aber rund 4 Jahre, also jetzt noch 3, kommst du nicht richtig weiter bei exakt existierenden Problemen, inklusive Euro-Problem. Das ist das Ding. Wilders weiß, wie man da zurechtkommt. Und zwar Show machen. Da soll es dann bei bleiben. Show machen. Ja. Diese Show ist auch mittlerweile ein Exportartikel. In der deutschen Presse stand das auch. Hier haben wir gleich zu tun mit einem neuen Kernmoment, was ich gerade schon betonte. Wilders ist kontra EU, eigentlich kontra europäische Integration, also rein klappemäßig, und war dann auch beim Berliner Wahllandtagswahlkampf, dann schaut das so aus, ja, mit einem klassischen Spruch wie Europa bedroht nationale Identität. Er hat da den Schweizer bei sich, er hat den deutschen Ex-CDU-Mann bei sich und das war dann in Berlin immerhin gut für 1% der Wähler. Jetzt ist Wilders ja, wie wir vorhin schon andeuteten, nicht komplett vom Irrsinn getrieben, sondern er macht in Berlin auch eine schöne Rede. In ordentlichem Deutsch wird hier besonders betont. Er zitiert Menschen, Leute von unverdächtiger Herkunft, zum Beispiel Ronald Reagan, den Europa-Erzvater Robert Schumann, ne, jeden Zusammenhang mit dem Blutbad in Norwegen weist er schnell zurück. Ja? Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen zwei gefährlichen Mächten, Islamisierung und Europäisierung. Der Islam und die Bürokratie der EU bringen laut ihm nämlich beide die Nationalidentität in Gefahr. Jubel in Berlin, viele denken so wie wir, sagt ein Besucher. Lediglich niemand sagt es. Ich habe vorhin gestartet mit der Prämisse, unter der das ganze Spiel rhetorisch zu verstehen ist. Niemand sagt, was wir denken. Das wird man doch mal sagen dürfen. In Deutschland kennt man das aus dem Betrieb von Sarrazin. Nur wenn man es, und ich stelle jetzt nochmal die innerliche Forderung, wenn man beispielsweise eine Bedrohung Europas behauptet, die man konstruiert aus Phänomenen, wie passen sie zusammen? Erstes Phänomen, Bürokratisierung, das ist das schlimme Brüssel, Standardisierung der Märkte, Standardisierung des Rechtswesens, oh schlimm, ja, sind wir ja aufgelöst. Und einerseits militanten Mohammedanern, Und die werden dann beide dargestellt, irgendwie wie so Parasiten, die am europäischen Volkskörper herumknabbern, wenn ich das so auslegen darf, dann muss man mir mal in ordentlichem Deutsch von Ihnen nachweisen, wie das funktioniert. Ich möchte ja nicht bestreiten, dass es den Effekt gibt, dass viele Leute in Europa irgendwie ein Problem haben, nanu, sie haben jetzt Gesetze, sie haben ja auch abstimmen können für diese Parteien, die im Europäischen Parlament sind, haben sie wohl ganz vergessen, die diesen Mustern aus Brüssel folgen, das gibt es ja, und dann hast du auch mit Leuten mohammedanischer Religion zu tun, die du selber diskriminierst, weil du kannst ja nichts damit anfangen. Und nachdem du sie zur Sau gemacht hast, benehmen sie sich auch solch und machen hier alles kaputt. So, und das sind dann zwei Störgrößen, die an Europa knabbern. Und nationale Identität, dass wir in Kerkrade Bleierheide genau wissen, wir sind Niederländer. Und die Moschee, die da steht, ist der absolute Fremdkörper. Da steht wirklich eine Moschee. Ich habe da noch keinen erwischt, der irgendwie rumkotzte und so. Schippt da offenbar nicht. Allerdings, wenn aus der Mediendemokratie zu oft solche Sätze multipliziert werden, dass immer die Schuldzuweisung, die ursächliche Hinweisung auf diese Sachen als Störgröße geschieht, dann nehmen das die Leute an, weil das ihrer eigenen Emotionalität sehr entgegenkommt. Ja. Soweit. Das über seine Streiche. Nächstes Problem, wie wirft man ihn wieder los? Also, Realpolitik. Da hat man in Niederlanden auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich nenne es Realpolitik. Das kommt nämlich bei einer Regierung raus. So, Regalpolitik hat damit zu tun, ich muss Konzessionen machen, ich muss einen Kompromiss formulieren, weil ich ja gemerkt habe, der andere ist erstens anwesend, hat hier Ansprüche, darf aufgrund des Grundgesetzes leben, kann sich hier entfalten, muss ich ihm alles einräumen, das Ergebnis. Der Populist findet diesen ganzen Vorgang hier ätzend. Das stört ihn. Das ist ja alles viel zu viel Ätzgequatsche. Deshalb kurz, knapp Politik, keine Riesenrede, sondern macht was. Ein Ansatz im mitte-rechten Lager ist gewesen, lass uns die Leute, die losgelaufen sind, wieder bei uns integrieren. Die von der CDA haben sich allerdings schwer getan. Sie hatten nämlich im letzten Jahr die Wahl. Lassen Sie sich von der Wilderspartei dulden oder nicht. Und dann haben die mit über 5000 Leuten, die sie versammelt haben, eine Saalabstimmung gemacht. Aus allen Distrikten Hollands kamen sie dann beieinander, haben eine Saalabstimmung gemacht und dann lief ein alter Ministerpräsident von denen rum und hat gesagt, mach das nicht. Ja, wie war das nochmal? Komme ich jetzt nicht auf den Namen. So, macht das nicht, hat der Dries van Aert gewarnt. Macht es nicht, weil das löst den Laden auf. Nächster Punkt. Deshalb, die Christendemokratie steht weiter unter schwerem Druck von dem rechten Populismus. Wenn das CDA das Zentrum nicht zurückerobern kann, ist es vorbei, sagt der Politologe Kees von Kersbergen. Menschen, die sich Sorgen machen über den sozialen Zusammenhang, das ist eben die christliche Sozialpolitik, die wir in der CDU auch damals hier sehen, formen den Hintergrund der CDA. So. Problem. Was wird ja auch gefragt? Was trieb diese Leute zur PBW? Also jene die Rentner und so weiter, die also von Sozialleistungen leben, vom Transfereinkommen, was trieb die dahin? Seine Antwort ganz klar, Versorgungsstaat, Chauvinismus. So kombiniert er das. Versorgungsstaat, Chauvinismus, der Sozialstaat muss erhalten bleiben, aber nur für Leute mit unserem Pakt. Und das ist eben die Mischung, die der Wilders auch produziert. Manche von seinen Sachen, die sagt der linke Partei auch, zum Beispiel die Änderung der Rolle der Königin in dieser Verfassung, die ist dann nicht mehr Regierungschefin, also Mitglied der Regierung, Chefin vom Staat, das soll nicht mehr sein, das sagen die anderen auch. Also sagt auf einmal was Linkes, dann sagt er was Rechtes. Wenn Will das für die Renten spricht, okay, er muss allerdings wohl ein Staatsbudget dulden, was genau das Gegenteil davon ist. Das heißt, er beduckt die Leute, die ihn gewählt haben und entweicht dem, weil er ist ja nicht Bestandteil der Regierung. Also ein reines Sprachspiel, er ist nicht mehr dafür verantwortlich. So. Wofür ist ein Will das denn verantwortlich? Das ist die große Frage. In der Mediendemokratie haben wir mit folgendem Ding zu tun, was hier über Italien gesagt wird. Gian Eurico Rusconi, Parteien und Mediendemokratie, eine problematische Symbiose. Das heißt, die ziehen eine Schau ab und das muss dann irgendwie funktionieren. Phrasen werden gedroschen. Inhaltlich darf man die Frage stellen und dann kam der große Moment, als der Dulder der niederländischen Staatsregierung, der Reichsregierung, dann zu tun hat mit einer Behauptung von Wilders über den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, der in dem Jahr auch in Deutschland unterwegs war. Er sei eine Art islamischer Affe. Das sorgt für Schlagzeilen. Der schreibt hier vorne drauf. Wilders unterläuft Regierung Rutte. Das ist Rutte, das ist Wilders. Gleich haben wir das hier zu sehen. Und man führt das mal ein bisschen vor, was da rauskommt, wenn so einer läuft. Ja. Nochmal, die Theatralität der Politik in der Massendemokratie war in 2003 in diesem Heft hier. Thomas Mayer schrieb darin über Deutschland, die Republik bewege sich in Richtung auf eine neue politische Formation, die Mediendemokratie. Also was sonntagsabends an Talkshow läuft, das informiert hier die Menschen. Diese zeichnen sich durch eine professionelle Selbstmedialisierung der Politik nach den Regeln theatraler Inszenierungslogik aus. Hier fällt zum Beispiel der Satz, jetzt tun sie aber mal ganz normal. In anderen Worten machen sie mal halblang. Das schmeißen sie sich gegenseitig an den Kopf. Hartes Gespräch, Zeitungskommentar, Infantilisierung der niederländischen Politik erreicht immer neue Höhepunkte. Ja, so. So, wen das interessiert, auch bitte. Zu den Theorien der Idealisierung der Politik habe ich schon bei den Ministerpräsidenten. Gut, weil lass uns da mal ein bisschen zusammenarbeiten. Nur sehe ich hier, in dieser ganzen Literatur, die entsteht, wenn man ein bisschen zurückgreift, über verschiedene Quellen, über Populismus, wenn man die in Zusammenhang bringt mit diesen aktuellen Geschehnissen, dann kommt man ja auf einmal, es ist ja was erörtert worden. So. Die Theatralisierung politischer Äußerungen, die Eventpolitik, die Beeinflussung der politischen Agenda durch das Mediensystem, der hohe Stellenwert der Talkshows, welche die traditionelle Parteienkommunikation ersetzen, der Wandel der politischen Sprache selbst, jetzt stelle ich aber mal nicht so an, als das. Ne? Ist das eine Sprache, die man im Parlament hört? Ne? So. All das ist nicht bloße Scheinpolitik, sondern eine reale und irreversible Form heutiger Politik. Ja. So, jetzt will ich es allerdings nicht zu weit ausdehnen. Man hat ein bisschen die Episoden mitbekommen. Man hat den Fitma-Skandal mitbekommen. Man hat mitbekommen, wie Wilders internationalisiert, Theatralität der Politik. Wilders war ja jahrelang der Geächtete, der vom niederländischen Staat schwer beschützt in Venlo sich versteckt hat. Er musste sich echt verstecken, sonst nahm man an, dass es da einen Antrag gibt. Fontaine haben sie abgeschossen und Van Gogh abgeschossen. So, und das sind Sachen, politische Attentate, die hat man in dem Mittelalter zuletzt gehabt in den Niederlanden. Ja, das gab es noch nicht mal so richtig in der Nazi-Zeit, nur da hatten sie das auf einmal. Unter dem Motto, das wird man doch mal sagen dürfen, verständigt sich jetzt, hier, zack, zack, zack, bitte mal klar machen, jetzt wird es spannend. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen kompliziert. Kannst du das genauso machen, dann sagen Rechner dafür? Ja. So. Ich möchte jetzt mal kurz diese Zusammenfassung vorführen. So, wo kann ich denn unter Umständen jetzt doch mal machen? So, machen wir den Stopp. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Palästinenser Staat erneut kommt. So, also worum es geht. Parlamentsdebatte und jetzt kommt es zur Sprache Erdogan, politischer Affe. Oder Muslimische Affe. Also Erdogan. So. Was hier zu sehen ist, was hier zur Schau gerät, und was im Fernsehen läuft, sonst werden solche Sachen aufgezeigt, ja, Parlamentsübertragung. Seitdem da will das aber da ist, ist der wehrlos. Ja. Ich habe nämlich auch einmal beliebig irgendwann eingeschaltet, dann musste Wilders, also er ist schon ein paar Jahre alt, da war er noch mit 9 Leuten da in dem Parlament, und sein Wortbeitrag ist wie folgt. Er kommt dann zu dem Gesprächspunkt, da meldest du dich nämlich mit der Intervention, so an einem Gesprächsschalter, du darfst den Redner unterbrechen. Und da wollte er allen Ernstes wissen, und das ist ein paar Jahre her, wie verhält sich das denn mit den Ladendieben ausländischer Herkunft? Immer wieder dieselbe Kiste, immer wieder einhämmern. Maximal behaupten, behaupten, behaupten und jetzt geht's los. Wer wir jetzt sehen, das ist Ministerpräsident Rutte. So, weiter bitte. Meneer, ja, dus. Nou, voorzitter, ik hoop het niet. Ik hoop dat die Palestijnse staat er nooit komt, behalve dan Jordanië, wat een echte Palestijnse staat is. Wilders is namelijk ook in de ganzen Welt rumgereist in de USA, wo er ook verhältnismäßig bekannt is, in der Szene, also bei den Konservativen. Wilders is namelijk een absoluter Befürworter des Staates Israel. Ja? Weil historische Erfahrung, dass der Reich hat den Juden vernichtet. Der Palästinenser will den Juden vernichten, der Iraner will den Juden vernichten. Und deshalb hoffe ich, er sagt dann über die Sache, soll Palästina ein eigener Staat werden? Ich hoffe, dass das nie kommt. Zack, klare Äußerung. Wird nicht mehr verhandelt, ich hoffe, dass das nie kommt. So, und dann kommt nämlich ein bisschen die Sache nochmal auflassen. Ich würde den Ministerpräsident würde fragen, ob er reageren auf eine Aussprache von der Herr Arek Kat. Der Mann ist... noemt zichzelf althans PLO-ambassadeur in de Verenigde Staten. De minister-president wordt dus opgefordert op een uitspraak te reageren des selbsternannten PLO-boodschafters bij de UN. Zo, wordt dat opgevangen gezegd? Bitte. In de USA, Verenigde Staten. Klopt, ja. Moment. Stimmt. Ja, zo. Weiter da. Prima. Weiter. En die heeft gezegd dat als er een Palestijnse staat komt, dat er nooit plaats zal zijn voor een Joodse minderheid in die staat. Met andere woorden, een Jodenvrije staat zou zijn toekomst in Palestina moeten worden. Is de ambassadeur van de PLO, van de Palestijnen moet ik zeggen, in Amerika. Ik hoop dat u dat nog met alle kracht afstand zal nemen. Want op deze basis zal er toch nooit en ten nimmer een Palestijnse staat. Also, dan nemen ze er hoffentlich afstand van derartigen Äußerung, weil für den Juden wird da kein Platz mehr sein in einem palästinensischen Staat. So wird es einfach ins Weltbild geschmissen. Also er treibt, Wilders treibt hier zurück mit so einer Äußerung. Und wenn du so gefragt wirst, dann musst du reden. Der baut den Stress rhetorisch auf und dann muss der andere reden. Ja? Ist ja kein großes Problem für Niederlande. In Niederlande gibt es ja keine Palästinenser in dem Umfang. Hm? Nur er baut das jetzt zum dicken Ding auf. Weiter bitte. Maar dat kan. Voorzitter, ik ga nu niet reageren op uitspraken die ik zelf niet heb kunnen zien. U kent ons standpunt. Ik wil niet op uitspraken reageren die ik zelf niet gezien heb. Also, Rutte wil dat eerst maar afkippen. Weiter bitte. De twee-staten-oplossing, de grenzen van 67, Lenz-Fox, het hele verhaal, een Joods-Israël, de ruimte voor een Palestijnse staat, daarnaast Westbank en Gaza. Ik ken ons hele standpunt. Also, Grenzen von 67, jüdisches Israel, das ist eine Sache, die er jetzt hier haben will. Da muss er wohl ein bisschen stottern, wenn er das hier bringt. Hm? Weiter. Also er ist schon ein bisschen unterbrochen. Ich kann nicht vorstellen, precies wat deze meneer zegt en hoe zich dat daartoe verhoudt. Dan zou ik echt die uitspraak ook even zelf zien. Dat is nou ja, voorzitter, het ligt nog wel wat. Er wordt op dit moment in New York gesproken over de status die de Palestijnen graag willen hebben. En dan is er iemand, nogmaals, ik noem de naam, hij heeft Arek Kat. Hij noemt zichzelf PLO-ambassadeur in de Verenigde Staten. Dus dat is heel actueel. Dat moet je toch ergens kunnen vinden. En die zegt dat in de Palestijnse staat geen plaats zal zijn voor een Joodse minderheid. Joden vrij. Also, im palästinensischen Staat gibt es keinen Raum für eine jüdische Minderheit. Das hat damit zu tun, wie da in der Weltecke irgendwie die Grenzen verlaufen, mal kreuz, mal quer. Und wenn du das einfach so separieren willst, dann soll es das nicht geben. Ist das schon direkt eine Maximalforderung? Gibt es keinen Platz für jüdische Minderheit im palästinensischen Staat? Vor allem Judenfreiheit auf Deutsch gesagt, oder? Ja, irgendwie. Ja. So. Noch so ein Punkt. Gute Aufmerksamkeit. Zur Wahlpflicht vor Ort. Es hat moeten kunnen, dat die minister president daar met kracht afstand van neemt en zegt dat op zo'n basis een Palestijnse staat nooit zal mogen ontstaan. Voorzitter, dit wil ik eerst op je. Dat darf es doch nicht sein. Wenn sowas entworfen wird, dass hier der Vorsitzende, also er, mit aller Kraft von solchen Ideen Abstand nimmt. Er treibt ihn also weiter. Jetzt musst du, wenn so ein Horror projiziert wird, musst du mehr oder weniger dich zurückziehen. Weiter bitte. Das vaak even goed kunnen lezen in de context begrijpen. Ik ga niet zomaar reageren op een citaat, dat doe ik nooit. En die kent het standpunt. We hebben op basis van onderhandelingen, onderhandelde oplossingen erbij. En die kent alle randvoorwaarden daarvoor. Realpolitiek. En daar houden wij aan vast. Also realpolitiek, er hält dan vast. Verhandlungen lösen. Wisst ihr noch, was ich gerade für den Zettel hochgehalten habe? Ne? Akteure, Bedürfnisse, Konzessionen, Kompromiss, Dialog, soll nicht. Und er möchte nicht sich festnageln lassen, wichtig für die rhetorische Form, wenn wir mal so einen treffen, wenn dann so Zitate aus dem Ärmel geschleudert werden. Lass uns doch mal denjenigen, der uns sowas oder auch eine Verschwörungstheorie 9-11 präsentiert, lass uns den noch mal auf den Zahn gehen. Wo hat er denn seine Riesenweisheiten her? So, bitte weiter. Dat is een vraag die door Turkije op dit moment wordt gebruikt, dat mag wel duidelijk zijn. Allemaal veel te ophitserig. We hebben daar Turkije ook op aangesproken. Rosenthal is de Rosenthal er contact over gehad met zijn ambtgenoot Davutoglu. We hebben opgeroepen tot terughoudendheid. Turkije is een belangrijke NAVO-bondgenoot van Nederland ook. Turkije uit de NAVO. Turkije is een wichtiger Bündnispartner in Niederlande. En jetzt sind Sie nämlich bei der Sache mit dem muslimischen Affe aus dem Ärmel schütteln. Da sind Sie jetzt dabei. Schütteln ist dus nicht an der Orde. Ich will wel met gebruik maken, voorzitter, om een ander punt van de PVV te benoemen, wat hier een tijdje geleden de vraag niet aan de orde is geweest. En toen heeft PVV Raymond de Roon gezegd dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is. So. En ik wil hier. Ich möchte jetzt Bezug nehmen auf eine andere Äußerung aus dem PVV-Lager. Erdogan, muslimischer Affe. So, wird also ein Staatsoberhaupt von einem anderen Staat, wird so ein Prädikat vom Kopf geknallt. Ja, das ist pures Theater. Egal, was der alles zu vertreten hat oder nicht, zack, wenn so hantiert wird, pures Theater. Weil ich sehe da, bis auf den Beweis von den geistigen Kräften von Wilders, sehe ich damit keine tiefe Aussage verbunden. Weiter bitte. Nog wel even, als het niet zo is, wil ik dat graag rechtgezet hebben, maar ik wil daar, als dat wel zo is, in de meest felle termen afstand van nemen. Maar als ik dat verkeerd citeer, dan wordt het graag. In de heftigsten begriffen afstand nemen. Wenn das falsch zitiert wurde, dan zullen we ons dat mal erklären. Jetzt hier, die PVV-Fraktion ist schon in Ruhe, das heißt in Aufstand, weil jetzt werden die nämlich mal über eine Pressemitteilung auf den Zahn gefühlt. Mal gucken, wie die da reagieren. Da kommt nämlich schon. Ja, voorzitter, ik hou de minister-president net een uitspraak voor. Hij zegt, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien van heeft. Het was Pechtold, die zei een islamitische aap. Het was mijn collega, die zei dat. Ebenso wie ich gerade, sage ich ihn auch, ich reagiere nicht auf eine Äußerung, die ich nicht gesehen, nicht bemerkt habe. Es war Pechtold, also der von der linksliberalen Partei, der sowas irgendwie gesagt hat. Ja, wer hat es denn wirklich gesagt? Weiß ich nicht. Da kommt der islamitische Aap aus der Mauer. Und er heißt, das ist die Bildsprache. Ja, das ist Acht. Ja, das ist normal, Mann. Das ist Acht. Das ist normal, Mann. Das ist Bildersprache. Das ist normal. Pass auf, der Junge kommt also daher, der Wilders kommt daher und erzählt den Leuten, wie man sich da, er ist ja schon über 10 Jahre im Parlament, wie man sich da äußert. Das ist Bildersprache. Das ist doch normal. Also Theatershow, Geldeffekte, das ist normal Fernsehen. Das heißt, letzten Endes umarmt er diese Äußerung über den islamitischen Affen. Weiter bitte. Ja, das ist auch so was! Wir sehen hier, Herr Vorsitter, ja. Lezen van dat hij wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Nee, dat is normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als een islamitische aap, dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, dat heeft hij. Dan zegt de ene en de ander, dat is ook normaal. En dan komt er erop terug, ze kunnen toch niet den minister-presidenten der Türkei als islamistische Affen schildern. Ja. So, und das schmeißen ich aus dem Kopf, der ist der Zeitungskommentar, Infantilisierung. Wie benehmen die sich denn? Das ist ja fast ein Kneipenniveau. Was wird denn dabei überhaupt produziert? Also ich sehe noch keine Lösung. Ich sehe weder eine Lösung für Verhältnis mir an der Türkei, EU, es gibt keine Lösung. Also ich finde das nur, tralala, ich sehe da keine Lösung. Niet gezegd, doe eens normaal en rustig man. En ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen, ideeën uit. Dat zag je met een andere partij. Nachdem sie sich so gezankt haben, weil der Rutte hat ihm auch vorgeräumt, das ist eine idiotische Äußerung, mit dem islamischen Affen das zu verteidigen. Da sagt die Frau, die da jetzt gerade redet, ich hoffe, aber das kann man auch ein bisschen da lesen, das übersehe ich immer gerade, dass wir das da schon auf Englisch lesen können, sagt sie dann, dass die sich auf ordentliche Weise hier von Gedanken austauschen. Also, wie gesagt, die will wieder den alten Politikstil einführen. Ja, so offenbar und weiter. Oplossingen uit te wisselen en niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Het woord is aan de minister-president. Voorzitter, ik ben de overtuiging dat volgens mij de heer Wilders net bevestigd dat de heer De Roon heeft gezegd dat de premier van Turkije een islamitische aap is. Als dat niet zo is, wil ik graag dat hij dat niet ontkent. Maar zo is het in de media gekomen, zo is hij gezegd het vragenuurtje en ik neem dan in de meest felle termen afstand van. Zo kunnen we niet praten over de minister-president van het Vriendland. Voorzitter, zo is het niet gezegd. Er is gezegd, daar komt de islamitische aap uit de mouw en hij heet de heer Erdogan. En dat is niet het noemen van de aap. Dat is een zeker verschil. Eén is een uitdrukking, de ander is een directe kwalificatie. Ik blijf erbij dat dat niet zo is gezegd dat de minister-president... Also, er verteidigt es weiter. Nachdem der Ministerpräsident davon Abstand genommen hat, wir können mit einem befreundeten Land und hier und seinem Chef können wir nicht so reden. Er ist bei seiner sprachlichen Mittel, da muss man aufhören, immer so, Rechtspopulisten, sie machen dann einen Kampf um die Sprache. Das eine ist ein schlichtes Prädikat und das andere, das ist nur ein Bild. Ja? Aber ich verstehe immer nur, dass Erdogan einer sein soll, dem es nicht ganz dick hier. So verstehe ich das die ganze Zeit. Und ob man mir das denn jetzt so verkaufen muss oder so, das sind alles nur so Vorbeilavierungen. Was wird da geäußert? Also ich. Theater, Chaos und so weiter. Und so. Nochmal weitermachen. Die hat auch echt Unrecht tut, okay. Was die ihm das in de. Ich glaube, die hat auch die Dinge mij gezegd, hoe die het heeft gezegd, en hij zal er zelf bij. Dat is nu de reactie van de minister. Op dat punt, ik vind ook de uitspraak, daar komt de islamitische aap uit de mouw en die heeft Erdogan, vind ik net zo erg. Eerlijk gezegd. Dus voorzitter, ik handhaaf mijn opmerking. Ik neem er de meest felle bewoording afstand. Ja, nou, dan handhaaf ik mijn opmerking dat ik die opmerking van de heer De Roon ten volle ondersteun. Voorzitter, dan nu even mijn vraag terug naar de inhoud. We gaan eerst dit punt even afmaken, want de heer Van Huis naar Huma deelde dat weg. Ja. Sie erinnert mich das gerade an das Leben des Brian. Ja, mir so ich habe doch nur gesagt, dass dieses Stück Fleisch gut genug für Jehova. Er wiederholt es. Ja, Sie haben Jehova gesagt. Zack. Ja. Wenn er den Hinterpräsidenten erhaben kann, können doch nicht Erdogan als islamistische Staaten bezeichnen. Ja, ist aber. Ja, das haben wir doch nicht. Die haben islamistische Staaten. Okay. Gleichzeitig mittlerweile souverän genug ist, um sich nicht mehr von irgendwelchen den Todesabschluss in dem Parlament sitzen, vorschreiben zu lassen, dass sie den falschen richtig halten, direkt zumindest. Ja. Okay.